Book 2 84 84 84 Masa lampau 4 Vergangenheit 4 Vergangenheit 4 Membaca Lesen. Lesen. Saya sudah membaca. Ich habe gelesen. Ich habe gelesen. Saya sudah membaca seluruh cerita roman. Ich habe den ganzen Roman gelesen. Ich habe den ganzen Roman gelesen. Mengerti. Verstehen. Verstehen. Saya sudah mengerti. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Saya sudah mengerti seluruh teks. Ich habe den ganzen Text verstanden. Ich habe den ganzen Text verstanden. Menjawab. Antworten. Antworten. Saya sudah menjawab. Ich habe geantwortet. Ich habe geantwortet. Saya sudah menjawab seluruh pertanyaan. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Saya tahu itu. Saya sudah menduganya. Ich weiß das. Ich habe das gewusst. Ich weiß das. Ich habe das gewusst. Saya menulis itu. Saya sudah menulisnya. Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben. Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben. Saya mendengar itu. Saya sudah mendengarnya. Ich höre das. Ich habe das gehört. Ich höre das. Ich habe das gehört. Saya mengambilnya. Saya sudah mengambilnya. Ich hole das. Ich habe das geholt. Ich hole das. Ich habe das geholt. Saya membawa itu. Saya sudah membawa itu. Ich bringe das. Ich habe das gebracht. Ich bringe das. Ich habe das gebracht. Saya membeli itu. Saya sudah membeli itu. Ich kaufe das. Ich habe das gekauft. Ich kaufe das. Ich habe das gekauft. Saya menunggu itu. Saya sudah menunggu itu. Ich erwarte das. Ich habe das erwartet. Ich erwarte das. Ich habe das erwartet. Saya menjelaskan itu. Saya sudah menjelaskan itu. Ich erkläre das. Ich habe das erklärt. Ich erkläre das. Ich habe das erklärt. Saya mengetahui itu. Saya sudah mengetahui itu. Ich kenne das. Ich habe das gekannt. Ich kenne das. Ich habe das gekannt.